Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. So, los geht's. Heute doch noch ein Live-Chat. Eigentlich wollte ich die Ausgabe heute ausfallen lassen, aber die aktuellen Ereignisse zwingen mich ja nahezu dazu, jetzt hier doch noch eine Live-Chat-Ausgabe stattfinden zu lassen. Wie gesagt, ich wollte diese und nächste Woche eigentlich nicht senden. Ich möchte ja infrastrukturell ein bisschen was an der Seite ändern. Es soll eine neue Domain im Endeffekt entstehen. Und außerdem wollte ich an dem Prospect-Video weiterarbeiten. Also wer für mich die größten Talente in der UFC sind, auf wen man so in der nächsten Zeit achten sollte. Da wollte ich irgendwas machen und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, momentan ist ja nicht viel los, nutze ich doch einfach mal diesen Leerlauf und werde da produktiv. Jetzt war es aber so, dass ich heute Vormittag von Ronny Kopp und vom Jens darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Käfiggeflüster.de einen Beitrag veröffentlicht hat, der behauptet, dass in Zukunft UFC Pay-Per-Views auf Sky Deutschland bestellbar sein werden. Also über dieses Sky Select Modell, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Sky-Kunden wart, seid oder vielleicht auch irgendein Kumpel von euch mal Sky hatte. Da gibt es einfach die Möglichkeit, sich mit einem relativ simplen System Content zu erkaufen. Letzten Endes so wie in Amerika auch die Pay-Per-Views funktionieren. Es wäre aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Plattform für die deutschen UFC- und MMA-Fans. So, warum mache ich jetzt heute diesen Live-Chat dennoch? Also es gab einige Anfragen auf Twitter und auf Facebook. Dazu möchte ich einfach mal grundsätzlich dann was sagen zu den Fragen, die da aufgekommen sind. Und alle Fragen, die ihr jetzt noch habt, könnt ihr gerne hier in den Chat posten. Ich versuche sie zu beantworten. Vorneweg gleich eins. Es gibt bislang als Quelle, sage ich jetzt mal, wirklich nur diesen Artikel von, sagt es mir nochmal, die Seite heißt Käfiggeflüster, genau. Das ist alles, was ich bislang habe. Ich hoffe übrigens, dass mein Live-Chat funktioniert, denn er wird mir interessanterweise nicht angezeigt. Also es wäre jetzt schön zu wissen, ob der Live-Chat läuft oder nicht, weil wie gesagt, er wird mir jetzt hier auf der Seite als nicht live angezeigt. Das ist ein bisschen merkwürdig und sollte auch erstmal ausgiebig. Jetzt funktioniert. Ja, super. Okay, alles klar, es funktioniert. Das war mir wichtig. So, zurück zum Thema. Es ist alles ein bisschen hektisch jetzt gerade, weil ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe, aber sei es drum, wie gesagt. Also zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Es gibt bislang keine zweite Quelle, außer halt eben diesen Artikel von käfiggeflüster.de, der relativ konkret ist. Ich habe mit dem Kollegen auch mal hin und her geschrieben und das, was er da so sagt, das klingt erstmal sehr vertrauenswürdig, muss man sagen. Es gibt noch eine zweite Person, die für die UFC PR-Arbeiten verrichtet hier in Deutschland, mit der ich ab und zu mal schreiben kann. Und von dieser Person bekam ich keine definitive Zusage zu diesem Deal, sondern er schrieb einfach nur, es sieht gut aus. Jetzt kann man das natürlich so nehmen, wie man will, aber das klingt jetzt schon mal so, dass es da irgendwie einen Kontakt gibt und dass es zumindest auch in absehbarer Zeit offensichtlich da was zu vermelden gibt. So, jetzt mal zu den Fakten. Oder was heißt zu den Fakten? Zu den von Käfiggeflüster aufgestellten Fakten. Das Ganze soll ab 8.4. hier in Deutschland starten. Ich weiß auch nicht, das muss ich auch noch dazu sagen, ob das Österreich und die Schweiz auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise betrifft. Ich weiß, dass es ja in Österreich auch Sky gibt. In der Schweiz weiß ich jetzt gar nicht, wie es sich da verhält. Aber ob das Ganze auch für Österreich gilt, weiß ich jetzt noch nicht. Wird mit Sicherheit dazu von Sky dann in absehbarer Zeit was kommen. Also zurück zum Thema. Ab UFC 210, also ab dem 8.4. soll das ganze Ding an den Start gehen. Der Pay-Per-View kostet weiterhin 15 Euro. Das ist mal die gute Nachricht. Da gab es ja auch schon andere Preise bei Sky, zum Beispiel für Wrestling-Events mit 20 Euro und ich glaube auch Boxkämpfe gingen schon für 25 Euro über die Ladentheke. Aber jedenfalls für 2.10 wird wohl 15 Euro veranschlagt. Es wird auf Sky Select 3 HD laufen. Gut, das ist jetzt eigentlich wurscht, ob das bei 1, 2, 3 oder 4 läuft. Also das werdet ihr dann schon herausfinden. Und angeblich soll das Ganze ab nächster Woche bestellbar sein. Also spätestens ab nächster Woche sollte das ja auch bestellbar sein, denn ist ja dann nicht mehr allzu lang hin bis 2.10. Das bedeutet, ab nächster Woche spätestens müsste eigentlich dann auch Sky beginnen, das Ganze wenigstens ein bisschen zu bewerben, auf ihre Seite zu stellen und vielleicht auch mal bei Sky Sport News HD darüber zu berichten. Also das wäre natürlich schon ein Riesenerfolg für die deutsche MMA-Szene, wenn plötzlich auf Sky Sport News HD über ein UFC-Event berichtet wird. Auch wenn es nur einfach ein kleiner Werbeteaser ist, trotzdem werden Leute das sehen. Ich würde es natürlich phänomenal finden, wenn während der Bundesliga-Übertragung, weiß ich nicht, Wolf Fuß auf einmal sagen muss, dass nächsten Sonntag oder nächsten Samstag Daniel Cormier gegen Rumble Johnson kämpft. Ob es sowas gibt, schwer zu sagen. Kann man jetzt, wie gesagt, überhaupt noch nichts zu sagen, weil es fehlen halt einfach noch konkrete Fakten zu dem ganzen Thema. Vielleicht was so da zum technischen Ablauf und was mit Run Fighting jetzt in Zukunft passieren wird. Das Signal wird von Run Fighting zur Verfügung gestellt. Das heißt, Run Fighting ist aus der Nummer nicht raus, ja, sondern sie haben praktisch die Rechte weitergegeben an Sky. Ich habe das ja schon mal erklärt, das läuft praktisch so. Run Fighting hat sich die Rechte, die Übertragungsrechte für die UFC für Deutschland gesichert. Ja. Das bedeutet nicht, dass nur Run Fighting diese UFC-Veranstaltungen übertragen darf, sondern das bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel Sky die UFC übertragen möchte, ist der Ansprechpartner für Sky in dem Fall Run Fighting und nicht mehr die UFC. Wenn die UFC sich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, Mensch, UFC 2.10, diesen Pay-Per-View möchten wir in Deutschland über den Fight Pass anbieten, dann müsste die UFC bei Run Fighting ihren eigenen Content zurückkaufen. Sprich, Run Fighting kann grundsätzlich erstmal alles Mögliche mit diesen Rechten machen und kann halt sich Partner suchen, beziehungsweise wenn jetzt du, der gerade zuguckt, genügend Geld hat und irgendwie gut streamen kann, dann könntet ihr direkt zu Run Fighting gehen, könntet sagen, hier, das ist das, was ich euch biete, das halte ich für angemessen, kommen wir ins Geschäft, ja oder nein. Also das ist einfach jetzt für deutsche Interessenten der erste Ansprechpartner Run Fighting. Das heißt, wir kommen nicht um Run Fighting herum. Also Run Fighting bleibt im Boot und überträgt das Signal an Sky weiter. Das läuft ungefähr so ab, dass halt Run Fighting ein Signal seitens der UFC zugespielt bekommt und das direkt weiterleitet nach weiß ich nicht, München sitzen die, glaube ich. Also eben zu Sky, und die zeigen das Ganze dann in HD, wie man es halt eben kennt. Das sind mal so die technischen Voraussetzungen. Jetzt werden viele sagen, oh nee, dann ist ja Run Fighting immer noch im Boot. Bedingt ist das für uns ein Problem, denn das Hauptproblem war bislang nie das Signal, das gesendet wurde, sondern die Art und Weise, wie dieses Signal verbreitet wurde. Sprich, die App hat rumgezickt, die Browsergeschichte hat nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob es sonst noch andere Möglichkeiten gab, Run Fighting zu empfangen, aber ihr wisst, was ich meine. Es waren halt immer technische Probleme der Apps und nicht das Signal war irgendwie fehlerhaft, sondern die Apps und die Infrastruktur, das war das große Problem für Run Fighting. Jetzt hat sich Run Fighting praktisch jemand mit ins Boot geholt, der als Partner unheimlich viel Erfahrung über so Fremdstream-Partnerschaften hat. Ich meine, Formel 1 und so, das wird ja auch alles nicht von Sky selber produziert, sondern da wird auch ein Signal empfangen und das dann weiterverarbeitet und in Deutschland ausgestrahlt. Natürlich schickt Sky da auch ihre Moderatoren hin und Kommentatoren und so weiter, das ist schon richtig, aber das Signal, zum Beispiel von der Formel 1, das man auf Sky sehen kann, das wird von einem Produzenten zur Verfügung gestellt, der auch jedes Rennen produziert, eben für das Unternehmen F1 oder wie sich die Vögel da jetzt nennen. Also jetzt setze ich mich hier gerade voll in die Nesseln, weil genau das ein Sport ist, den ich absolut gar nicht verfolge. Aber ihr wisst, was ich meine. Sprich, eigentlich hat Run Fighting jetzt einen guten Move gemacht. Sie haben sich jetzt jemanden mit ins Boot geholt, der viel Ahnung davon hat, wie man Events ordentlich einem großen Publikum zugänglich macht. Man kann auch auf Sky Go zum Beispiel sich Serien angucken und auch Filme mieten, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und das funktioniert ja auch fehlerfrei und problemlos, jedenfalls bei mir. Wenn es da bei euch mal Probleme gab, lasst es mich wissen. Also jetzt kann man natürlich hoffen, dass Run Fighting erstmal überhaupt was von diesem ganzen vertreiben lernt, ja, also dass Sky Run Fighting die Möglichkeit gibt, denen ein bisschen über die Schultern zu gucken und dass man dann einfach sich Knowledge anschafft und selber eine bessere App zur Verfügung stellen kann. Oder ich weiß ja auch nicht, welche Pläne Run Fighting verfolgt. Vielleicht ist der Sender auch am Ende und man versucht jetzt hier irgendwie noch den Betrieb am Laufen zu halten. Schwer zu sagen. Es gibt einfach keine genaueren Informationen zu diesem, zu der ganzen Thematik. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, was ihr euch merken könnt, es ist jetzt eigentlich nicht mehr das große Problem, dass jetzt der Stream ruckelt und weißt du, cool, was da alles immer bei Run Fighting schief lief. Das möchte ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Es gibt aber ein kleines Problem. Es gibt einen kleinen Haken bei Sky Deutschland. Und das ist, dass Sky Select natürlich nicht so ein On-Demand-Dienst ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, Mensch, bin jetzt um 7 wach, ja, Sonntag früh um 7, jetzt gucke ich mir mal UFC 210 an. Das funktioniert nicht. Denn es gibt festgeschriebene Zeiten, wann man sich dieses Event angucken kann. Natürlich live, ab 4 Uhr vermute ich dann mal. In 4 Uhr oder 3 Uhr. Ja, ich denke, um 4 Uhr geht's los. Und dann wird es wiederholt von 9 bis 13 Uhr am Sonntag und von 13 bis 17 Uhr. Das sind die Zeitfenster, die bislang eben auch von Käfiggeflüster kommuniziert wurden. Das schränkt natürlich die Guckmöglichkeit schon ein Stück weit wieder ein, ja, also man muss sich halt dann wirklich von 9 bis 13 Uhr am Sonntag Zeit nehmen, wenn man es nicht live guckt, oder eben dann von 13 bis 17 Uhr, und wenn man das nicht geschafft hat, dann hat man halt Pech gehabt, so, also das muss man berücksichtigen, dieses, so wie ich zum Beispiel mache, ich stehe morgens auf, meistens so gegen 7:30 und zack, mache ich an und gucke mir jetzt die Maincard an, das funktioniert nicht, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, da würde ich es natürlich auch besser finden, wenn ich entscheiden kann, wann ich den Pay-Per-View gucken möchte. Wie sich das zum Beispiel verhält mit, ich kaufe mit dem Pay-Per-View nachts, ja, möchte den eigentlich angucken, penne ein und verpasse den sozusagen, muss ich dann um 13 Uhr nochmal bezahlen? Das weiß ich nicht. Also da müssten jetzt auch wieder Leute was zu sagen, die schon andere Live-Events über Sky Select geguckt haben, gerade sowas wie Boxen oder so. Ich bin der Meinung, beim Wrestling war es zum Beispiel so, dass man sich's auch aufnehmen konnte. Ich weiß, dass ich früher zum Beispiel WrestleMania über Sky Select geguckt habe und das konnte ich aufnehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das aufnehmen konnte. Also könnte man praktisch auch so vorgehen, dass man sagt, ich kaufe mir den Pay-Per-View und nehme mir den dann auf. Ja, wenn das nicht geht, dann müssen wir mal abwarten, was da dann rauskommt. Also da wird es mit Sicherheit dann spätestens nach UFC 210 Wortbeiträge zu diesem Thema geben. Dann gab es noch folgende Fragen. Übrigens, ich sag's nochmal, wenn es Fragen gibt von eurer Seite, schreibt die bitte in den Chat. Ansonsten gehe ich mal das so ein bisschen durch, was auf Twitter und auf Facebook mir häufig über den Weg lief. Und zwar eine Frage, kann man trotzdem noch über Run Fighting bestellen, so wie es aussieht? Ja, Run Fighting bietet UFC 210 auf ihrer Webseite an, zum Kaufen, zum Abonnieren oder wie man das auch immer nennen soll. Das heißt, es wird wahrscheinlich weiterhin diese Möglichkeit geben, auch Pay-Per-Views über Run Fighting zu gucken. Also was heißt wahrscheinlich, das gibt's, sonst wäre die Möglichkeit schon von der Seite, denke ich mal, verschwunden. Dann war natürlich oft die Frage, ist es jetzt gut oder besser oder schlechter für uns? Das muss man jetzt einfach mal abwarten. Erstmal möchte ich eine Bestätigung natürlich für das Ganze irgendwo hören. Ich möchte irgendwo auf Sky lesen, dass hier die UFC in Zukunft läuft. Erst dann kann ich es 100% glauben und dann weiß ich vielleicht auch erst, was die UFC oder was Sky mit der UFC vorhat. Also der Umfang ist jetzt noch überhaupt nicht klar. Da müssen wir einfach abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen dann entwickelt. Betrifft das jetzt wirklich nur Pay-Per-Views? Werden in Zukunft UFC on Fox-Events auch übertragen? Gibt es vielleicht sogar einen deutschen TV-Deal endlich mal? All das müssen wir mal abwarten und dann kann ich auch erst endgültig sagen, ob der Deal für die deutschen Fans gut oder schlecht ist. Im ersten Moment klingt das erstmal sehr, sehr verlockend und man möchte einfach nur die Hände in die Luft strecken und sagen, endlich haben wir einen normalen Anbieter und wir können Sky das Geld in den Rachen werfen und alle sind glücklich. Klingt danach. Aber wie gesagt, ich muss nochmal anders sagen. Normalerweise, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in der Live-Chat-Ausgabe erzählt, mache ich das so, wenn ich keine große relevante Quelle habe, will ich mindestens 2 Quellen haben, um über irgendwas zu berichten. In diesem Fall ist das definitiv nicht so. Ja, ich habe keine 2 relevanten Quellen und ich habe auch nicht eine große Quelle. Nichts gegen die Jungs von Käfiggeflüster, aber das sind jetzt nicht irgendwie die Newsbreaker in der MMA- und UFC-Szene. Jedenfalls nicht für UFC-relevante Themen. Auf Ground and Pound wird darüber noch gar nichts berichtet, jedenfalls Stand jetzt. Und auch sonst ist es relativ still zu diesem Thema. Aber wie gesagt, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, weil ich durch das Hin- und Herschreiben mit dem Käfiggeflüster Heinz das Gefühl bekommen habe, dass da definitiv was Wahres dran ist, beziehungsweise dass das so verbrieft ist und auch der PR-Mann der UFC nicht den Eindruck machte, jetzt mir durch die Blume sagen zu wollen, also davon habe ich noch nie was gehört, sondern im Endeffekt hat er diese Nachricht bestätigt, aber dann doch nicht konsequent bestätigt, weil er wahrscheinlich sich, ich weiß nicht, ob die NDAs unterschrieben haben und sich unter Umständen dann da wirklich übel in die Nesseln setzen können, ist schwer abzuschätzen von mir. Das heißt, wenn ich morgen oder übermorgen oder nächste Woche irgendwann schreibe, der Deal kommt doch nicht zustande oder das war eine Ente oder so, dann ist mir das unglaublich peinlich, aber ich wage mich jetzt wirklich einmal so ein bisschen aus der Deckung hervor und ich bin auch kein Journalist, der jetzt einen Ruf zu verlieren hat, aber ich möchte natürlich schon über Sachen sprechen, die dann letzten Endes so eintreten. Aber ich möchte diesen Disclaimer dennoch nochmal einschieben, um jedem klarzumachen, vieles deutet darauf hin, aber einen endgültigen Stempel können wir auf die Sache noch nicht machen. Dazu braucht es einfach die Bestätigung seitens Run Fighting, der UFC oder eben Sky. Aber ich sag mal so, zu 80% ist das hier in trockenen Tüchern. Dann war auch noch die Frage genau, ob die Kommentatoren wechseln werden. Ich gehe davon aus, dass die Kommentatoren nicht wechseln, weil in diesem Artikel ja die Rede davon ist, dass Run Fighting das Signal an Sky weitergibt. Das bedeutet, das, was bei Sky letzten Endes ankommt, ist dann vermutlich auch das, was Run Fighting denen rüberschickt. Also für mich klingt das so, dass Sky einfach nur das Signal, wie gesagt, bei sich, bei Sky Select dann einspeist und zur Verfügung stellt und ansonsten nichts mehr damit macht. Also sie machen es einfach fernsehtauglich, so möchte ich es mal sagen. Und es wird wahrscheinlich weiterhin Tobias Drews und Konsorten sein, die das Event kommentieren. Und ich sag mal so, es wäre ja auch total albern, den Drews da abzusetzen. Das ist ja wenigstens nochmal überhaupt irgendwas Bekanntes in der deutschen Kampfsportszene, was Kommentatoren angeht. Und von daher macht das schon Sinn, wenn Sky dieses Kommentatorenteam mit übernimmt. Es wird mit Sicherheit auch die englische Tonspur geben. Das war bei Wrestling-Events eigentlich immer so. Also da gehe ich von aus, dass sich da auch nichts verändern wird. So, ich glaube, das waren so mal die grundsätzlichen Infos, die ich bislang habe. Ihr könnt mir natürlich auf @RickyMMA folgen, Twitter und Facebook. Und da werde ich, sobald es Konkreteres gibt, natürlich direkt darüber twittern. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat, ob es noch irgendwas gibt, was ich hier aufgreifen sollte. Der Jim freut sich, dass es doch ein bisschen Live-Chat gibt. Ja, aber wirklich nur ein bisschen. Freddy Roach sagte gestern in einem Interview, dass GSP sich einen Fight gegen Conor McGregor wünscht. Wie siehst du den Kampf? Schreibt der Hans. Eigentlich soll es ja gar nicht um dieses Thema heute hier gehen. Aber prinzipiell wäre das wahrscheinlich der momentan größte Kampf, den man in der UFC ansetzen könnte. Ja, Conor McGregor gegen Georges St. Pierre. Wie der Kampf ausgehen würde, das ist echt schwer abzuschätzen. Ich glaube schon, dass GSP einen Stil hat, der Conor McGregor gefährlich werden könnte. Aber diese Power von McGregor mit den kleinen Handschuhen, man sagt es immer wieder, aber es ist einfach so. Es ist ja nicht nur die Power. Also es ist ja auch falsch, ihn wirklich nur auf die Power zu reduzieren, sondern es ist ja auch die Technik. Er hat ja die Qualität, dass er praktisch Technik und Power unter einem Hut vereinen kann und deswegen so unglaublich gefährlich ist, dieser Conor McGregor. Ich möchte gar keine konkreten Tipps mehr abgeben, aber ich bin mir relativ sicher, dass das ein hochinteressanter Kampf werden würde. Aber dass der jetzt dieses Jahr noch zustande kommt, schließe ich komplett aus. Also GSP wird dieses Jahr gegen Bisping kämpfen, irgendwann im Sommer. Und sollte er wirklich dann irgendwann ins Lightweight gehen wollen und den dritten UFC-Titel sich holen wollen, dann braucht das wiederum ein bisschen Zeit. Er kann nicht innerhalb von, weiß ich nicht, 6 Monaten so einen großen Gewichtssprung machen. Das geht gar nicht. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz, ob es noch irgendwelche News gibt. Es wäre natürlich jetzt schon ziemlich fett, wenn wir jetzt noch irgendwas vermelden könnten hier direkt. Und dann war es heute mit einer ganz, ganz kurzen Live-Chat-Ausgabe und wirklich auch dann letzten Endes nur dem geschuldet, dass ich dieses Thema einfach mal kurz beackern wollte, um alle, die mir nicht auf Facebook und auf Twitter folgen wollen oder nicht können oder einfach diese Kanäle nicht benutzen, dass die auch im Bilde sind. Also ich glaube, da hat sich jetzt auch nichts weiter getan. Wie gesagt, sollte sich irgendwas in dieser Thematik verändern, werde ich euch darüber in Kenntnis setzen. Twitter,